Sonne wieder lacht. So wie die Welt sich dreht und dadurch ein neuer Tag nach tiefem Schlaf erwacht. So hat der Himmel dich zu mir geschickt, ganz wie von selbst hast du vor mir gestanden, aber dann einfach einen anderen geküsst. Was hast du nur mit mir gemacht? Dich zu lieben kannst du mir nicht verbieten. Nein, nein, nein, glaub mir, das kannst du nicht. Von dir zu träumen, das muss mir nicht genügen. Vorher bestimmt auch Liebe, Glück und Leid. Man sagt, das Schicksal lässt sich nicht dirigieren, darin weiß ich gut Bescheid. Aber ich fühle, du bist auserwählt, ein ganzes Leben lang bei mir zu bleiben. Auch wenn du heute noch nicht viel von mir weißt, so ändert sich das mit der Zeit. Du mir nicht verbieten. Nein, nein, nein, glaub mir, das kannst du nicht. Ja, weil ich fühle, du bist die Frau fürs Leben, die für mich an jedem Tag durchs Feuer.